Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Richard Zotzmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 1, Teil 2. Eines Tages nämlich, als Mr. Creakle wegen Unpässlichkeit das Zimmer hütete, was natürlich die lebhafteste Freude über die ganze Schule verbreitete, wurde schon während der Morgenstunde viel Lärm gemacht. Die Stimmung der Knaben war so übermütig, dass mit ihnen nur schwer auszukommen war, und obgleich der gefürchtete Tangey mit dem hölzernen Beine ein- oder zweimal hereingestelzt kam und die Namen der Hauptmissetäter aufschrieb, so machte dies doch wenig Eindruck, da alle wussten, sie würden morgen doch in Strafe kommen, mochten sie tun, was sie wollten, und es deshalb jedenfalls für das Beste hielten, sich des heutigen Tages möglichst zu erfreuen. Es war eigentlich ein halber Feiertag, nämlich Sonnabend, aber da der Lärm auf dem Spielplatze Mr. Creakle hätte stören können und das Wetter zum Spazierengehen nicht günstig war, so mussten wir nachmittags in der Klasse bleiben und einige leichtere Arbeiten verrichten. Es war der Tag in der Woche, wo Mr. Sharp ausging, um sich die Perücke krauseln zu lassen, und so traf auf Mr. Mell, dem immer alle Plackereien zufielen, das Amt für heute allein Schule zu halten. Wenn ich den Vergleich mit einem Stier oder Bären auf einen so sanften Menschen wie Mr. Mell anwenden könnte, so würde ich sagen, dass er an jenem Nachmittage, als der Tumult seinen Höhepunkt erreicht hatte, einem jener von 1000 Hunden gehetzten Tiere glich. Ich sehe ihn, seinen schmerzenden Kopf auf seine knochendürre Hand stützen, über das Buch auf seinem Pulte gebeugt, umsonst kläglich bemüht, sich mit seiner Aufgabe unter einem so rasenden Aufruhr abzufinden, dass er den Sprecher des Unterhauses betäubt hätte. Die Lümmels schossen hin und her, sprangen auf die Bänke und wieder hinunter, spielten haschens miteinander, lachten, sangen, tanzten, johlten, scharrten mit den Füßen, drehten sich um ihn im Kreise, grinsten, schnitten Gesichter, äfften ihm hinter seinem Rücken nach und vor seinen Augen, verspotteten seine Armut, seine Stiefel, seinen Rock, seine Mutter, kurz alles, was nur irgendeinen Bezug auf ihn haben konnte, aber was sie hätten achten und ehren sollen. »Ruhe«, rief Mr. Mell plötzlich aufspringend und mit dem Buche auf das Pult schlagend. »Was soll das heißen? Es ist nicht auszuhalten. Es ist zum Verrücktwerden. Wie könnt ihr mir das antun, Jungs?« Es war mein Buch, mit dem er auf das Pult geschlagen hatte, und da ich neben ihm stand und seinem Auge, das im Zimmer umherflog, folgte, sah ich, wie alle Knaben schwiegen, einige aus plötzlicher Überraschung, manche aus halber Furcht, manche vielleicht aus Reue über ihr Betragen. Steerforths Platz war am unteren Ende der langgestreckten Schulstube. Er hatte sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die Hände in den Taschen, und sah Mr. Mell an, die Lippen gespitzt, als wollte er pfeifen. »Still, Mr. Steerforth«, sagte Mr. Mell. »Seien Sie selber still«, sagte Steerforth mit gerötetem Gesicht. »Zu wem sprechen Sie?« »Setzen Sie sich«, sagte Mr. Mell. »Setzen Sie sich selber«, sagte Steerforth, »und bekümmern Sie sich um Ihre Arbeit.« Ich hörte ein Kichern und hier und da leisen Beifall, aber Mr. Mell war so käsebleich, dass es fast augenblicklich wieder still wurde und ein Knabe, der wieder aufgesprungen war und seine Mutter nachäffen wollte, besann sich anders und ließ sich die Feder schneiden. »Wenn Sie meinen, Steerforth«, sagte Mr. Mell, »es wäre mir nicht bekannt, welche Macht Sie hier über jedes Gemüt ausüben.« Er legte dabei seine Hand wohl unbewusst auf meinen Kopf, »oder ich hätte nicht bemerkt, wie Sie Ihre jüngeren Mitschüler in jeder Weise aufmuntern, mich zu beleidigen, so irren Sie sich sehr.« »Ich gebe mir gar nicht die Mühe, an Sie zu denken«, sagte Steerforth kaltblütig, »also irre ich mich zufällig gar nicht.« Und wenn Sie Ihre Stellung als Günstling hier benutzen, Sir, fuhr Mr. Mell mit zuckenden Lippen fort, einen Ehrenmann zu beleidigen. »Was? Wo soll einer sein?« sagte Steerforth. Hier rief jemand, »Pfui, Steerforth, das ist zu arg!« Es war Traddles, den Mr. Mell sofort damit abtrumpfte, dass er ihm Schweigen gebot. »Wenn Sie einen Mann beleidigen, dem es nicht so gut im Leben geht wie Ihnen, Sir, und der Sie niemals im Mindesten beleidigt hat, und wenn Sie zugleich die vielen Gründe kennen, die Sie veranlassen sollten, ihn nicht zu beleidigen, Gründe, die zu kennen Sie alt und klug genug sind,« sagte Mr. Mell, und seine Lippen zitterten immer mehr, »so begehen Sie eine niedrige und schlechte Handlung. Sie können sich niedersetzen oder stehen bleiben, ganz wie Sie wollen, Sir. Copperfield, weiter!« »Kleiner Copperfield«, sagte Steerforth und trat vor an das Pult, »warte einen Augenblick. Ich will Ihnen was sagen, Mr. Mell, ein für allemal. Wenn Sie sich die Freiheit nehmen, mich niedrig oder schlecht zu nennen oder einen ähnlichen Ausdruck gebrauchen, so sind Sie ein unverschämter Bettler. Sie sind von jeher ein Bettler gewesen, das wissen Sie ja, aber wenn Sie das tun, so sind Sie ein unverschämter Bettler.« »Ich bin nicht recht klar darüber, ob er Mr. Mell oder ob Mr. Mell ihn schlagen wollte oder ob überhaupt auf einer der beiden Seiten eine solche Absicht vorhanden war. Ich sah nur, dass die ganze Schule plötzlich wie versteinert geworden war und auf einmal sah ich Mr. Creakle mitten unter uns stehen, neben ihm Tangi und an der Türe Mrs. und Miss Creakle mit scheuen und erschrockenen Gesichtern.« Mr. Mell, die Ellbogen auf das Pult gestützt und das Gesicht in die Hände gelegt, saß einige Augenblicke regungslos da. »Mr. Mell«, sagte Creakle und schüttelte ihn beim Arme, und sein Gekrächze war diesmal so laut, dass Tangay die Worte nicht zu wiederholen brauchte, »Sie haben sich doch nicht etwa vergessen?« »Nein, Sir, nein, Sir«, erwiderte der Unterlehrer, der jetzt wieder sein Gesicht enthüllte und in großer Aufregung den Kopf schüttelte und die Hände rieb. »Nein, Sir, nein, ich habe mich nicht vergessen. Nein, Mr. Creakle, ich habe mich nicht vergessen. Ich wünschte nur, Sie hätten mich auch nicht vergessen und etwas eher an mich gedacht. Es wäre gütiger gewesen und gerechter, Sir. Es hätte mir manches erspart, Sir.« Mr. Creakle sah Mr. Mell streng an, legte die Hand auf Tangis Schulter, trat auf eine Bank neben sich und setzte sich auf das Pult. Nachdem er von diesem Throne noch eine Weile Mr. Mell scharf angesehen hatte, der noch immer in großer Aufregung den Kopf schüttelte und die Hände rieb, wendete er sich zu Steerforth und sagte, »Nun, Sir, da er sich nicht herablässt, es mir zu sagen, so sagen Sie, was hier vorgefallen ist.« Steerforth wich der Frage ein Weilchen aus. Er sah seinen Gegner mit höhnischem und zornigem Gesichte an und blieb stumm. Selbst damals konnte ich mich des Gedankens nicht enthalten, wie vornehm sein Aussehen war und wie dürftig und unschön sich Mr. Mell gegen ihn ausnahm. »Was hat er denn da gemeint, als er von Günstlingen sprach?« sagte Steerforth endlich. »Von Günstlingen«, wiederholte Mr. Creakle, und die Adern auf seiner Stirne schwollen plötzlich an. »Wer hat von Günstlingen gesprochen?« »Mr. Mell«, sagte Steerforth. »Und bitte, wen haben Sie damit gemeint, Sir?« fragte Mr. Creakle und wendete sich voll Zorn an seinen Unterlehrer. »Ich meinte, was ich sagte, Mr. Creakle«, erwiderte der Gefragte ruhig, »dass kein Schüler das Recht hat, seine Stellung als Günstling auszunutzen, um mich zu erniedrigen.« »Sie zu erniedrigen«, sagte Mr. Creakle, »das ist nicht schlecht. Aber Sie werden mir erlauben zu fragen, Mr. Dingster«, und hier schlug Mr. Creakle die Arme mit dem Rohrstock übereinander und zog die Brauen zusammen, bis die kleinen Schlitzaugen fast unsichtbar waren, »sagen Sie mir, ob Sie mir die gehörige Achtung bewiesen haben, wenn Sie von Günstlingen sprachen. Nun, Sir«, sagte Mr. Creakle und schoss plötzlich mit dem Kopf gegen ihn vor und zog diesen wieder zurück. Mir, dem Direktor dieser Anstalt und Ihrem Prinzipal. Es war allerdings unüberlegt, Sir, das gebe ich gern zu, sagte Mr. Mell. Ich hätte es nicht getan, wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre. Hier fiel Steerforth ein. Dann sagte er, ich wäre niedrig, und dann sagte er, ich wäre schlecht, und dann habe ich ihn einen Bettler genannt. Wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht auch keinen Bettler genannt, aber ich tat es und nehme die Folgen auf mich. Ohne zu überlegen, ob vielleicht Folgen da wären, die ihn treffen würden, durchglühte mich diese wackere Rede ordentlich. Sie machte auch Eindruck auf die übrigen Knaben, denn es entstand unter ihnen einige Aufregung, obgleich keiner sprach. »Es muss mich wirklich wundern, Steerforth, obgleich Ihnen Ihre Aufrichtigkeit Ehre macht, alle Ehre macht«, sagte Mr. Creakle. »Ich muss mich wundern, Steerforth, dass Sie eine solche Benennung auf eine Person anwenden können, die in Salem House angestellt ist und bezahlt wird, Sir.« Steerforth lachte höhnisch. »Das ist keine Antwort auf meine Bemerkung, Sir«, sagte Mr. Creakle. »Ich erwarte mehr von Ihnen, Steerforth.« Wenn Mr. Mell in meinen Augen im Vergleich mit dem schönen Knaben klein und unschön aussah, so kann ich gar nicht sagen, wie Mr. Creakle mit seiner Hässlichkeit hinter ihm zurückstand. »Er mag es ableugnen«, sagte Steerforth. »Ableugnen, dass er ein Bettler ist, Steerforth?« schrie Mr. Creakle. »Mein Gott, wo bettelt er denn?« »Wenn er selber kein Bettler ist, so ist das doch seine nächste Verwandte«, sagte Steerforth. »Das ist ein und dasselbe.« Er sah mich an und Mr. Mells Hand klopfte mich sanft auf die Schulter. Ich sah hinauf, Schamröte im Gesicht und Reue im Herzen, aber Mr. Mells Augen ruhten auf Steerforth, und wenn er auch fortfuhr, mich zu streicheln, sah er doch Steerforth unverwandt an. »Da Sie eine Rechtfertigung von mir verlangen, Mr. Creakle«, sagte Steerforth, »und ich sagen soll, was ich gemeint habe, so sage ich, dass seine Mutter von öffentlichen Almosen im Spitale lebt.« Mr. Mell sah ihn immer noch an und klopfte mich immer noch freundlich auf die Schulter und sagte leise vor sich hin, »Ja, das habe ich mir gedacht.« Mr. Creakle wendete sich mit strengem Gesicht und mühsam erzwungener hochtrabender Höflichkeit an seinen Unterlehrer. »Sie haben jetzt gehört, was dieser Herr sagt, Mr. Mell. Haben Sie jetzt die Gefälligkeit, seine Aussage vor der ganzen Schule zu berichtigen?« »Er hat vollkommen recht«, erwiderte Mr. Mell, während ringsum eine wahre Totenstille herrschte. »Was er sagt, ist wahr.« »So bitte ich Sie, um die Gefälligkeit öffentlich zu erklären, ob ich bis zu diesem Augenblick etwas davon gewusst habe«, sagte Mr. Creakle und rollte mit den Augen im Kreise umher. »Ich glaube nicht direkt«, erwiderte er. »Was, Sie wissen das nicht genau?« rief Mr. Creakle. »Nicht ganz genau?« »Ich glaube, dass Sie meine Lebensverhältnisse niemals für sehr gut gehalten haben«, erwiderte der Unterlehrer. »Sie wissen, was für eine Stellung ich hier habe und immer gehabt habe.« »Und ich glaube«, sagte Mr. Creakle, und seine Zornadern wurden immer dicker, »dass Sie überhaupt in einer falschen Stellung gewesen sind und diese Anstalt irrtümlicherweise für eine Armenschule gehalten haben, Mr. Mell. Ich denke, wir trennen uns, und zwar je eher, desto besser.« »Es gibt dazu keine bessere Zeit als die gegenwärtige«, erwiderte Mr. Mell und stand auf. »Für Sie freilich«, schrie Mr. Creakle. »Ich nehme Abschied von Ihnen, Mr. Creakle, und von euch allen«, sagte Mr. Mell, indem er sich im Zimmer umsah und mich wieder sanft auf die Schulter klopfte. »James Steerforth, der beste Wunsch, den ich Ihnen hinterlassen kann, ist, dass Sie sich eines Tages schämen mögen über das, was Sie heute getan haben. Jetzt ist es mir lieb, dass Sie nicht mein Freund sind, und es wäre mir lieber, wenn Sie auch nicht der Freund von jemand wären, an dem ich teilnehme.« Wieder legte er mir die Hand auf die Schulter, dann nahm er seine Flöte und ein paar Bücher aus seinem Pulte, ließ den Schlüssel darin für seinen Nachfolger und verließ die Schule, sein ganzes Besitztum unter dem Arme tragend. Mr. Creakle hielt dann durch Tangis Vermittlung eine Rede, in der er Steerforth dankte, dass er, wenn auch vielleicht etwas zu lebhaft, die Unabhängigkeit und Ehre von Salem House verteidigt hatte. Zum Schluss der Rede schüttelte er Steerforth die Hand, während wir drei Hochs gaben. Ich weiß nicht mehr recht für wen, aber ich glaube für Steerforth, und rief also mit, obgleich ich mich sehr gedrückt fühlte. Dann züchtigte Mr. Creakle den kleinen Tommy Traddles, weil er über Mr. Mells Fortgehen weinte, anstatt in das Hoch einzustimmen, und kehrte wieder zu seinem Sofa oder zu seinem Bett oder wo er sonst hergekommen war, zurück. Nachdem wir uns jetzt selbst überlassen waren, sahen wir uns sehr verblüfft an. Ich selbst fühlte so viel Gewissensbisse und Reue über das Geschehene, dass meine Tränen nur die Furcht zurückhielt, Steerforth, der mich oft ansah, möchte es für unfreundschaftlich oder, wie ich lieber bei unserer Stellung zueinander sagen sollte, für pflichtwidrig halten, wenn ich weinte. Er war sehr böse auf Traddles und sagte, es freue ihn, dass er es gekriegt habe. Der arme Traddles, der über das Stadium hinaus war, wo er den Kopf auf das Pult legte und wie gewöhnlich seinem Verdruss mit Skeletten Luft machte, sagte, es sei ihm ganz gleichgültig. Mr. Mell sei Unrecht geschehen. »Wer hat ihm Unrecht getan, du Mädchenherz?« sagte Steerforth. »Wer anders als du?« »Was habe ich getan?« sagte Steerforth. »Was du getan hast,« gab Traddles zurück, »du hast seine Gefühle verletzt und ihn um seine Stelle gebracht.« »Seine Gefühle,« wiederholte Steerforth verächtlich, »seine Gefühle werden sich bald wieder davon erholen, darauf will ich wetten. Er ist sicher nicht halb so gefühlvoll wie du, Mr. Traddles. Und was seine Stelle betrifft, die so vortrefflich gewesen ist, nicht wahr, so werde ich doch natürlich nach Hause schreiben und Sorge tragen, dass er Geld bekommt. Ach, du Mädchenherz!« Uns kam dieser Vorsatz Steerforth, dessen Mutter eine steinreiche Witwe war, die ihm in allem nachgab, sehr edel vor. Wir freuten uns alle, dass er Traddles so abgekanzelt hatte, und erhoben Steerforth in den Himmel, vorzüglich als er sich herabließ, uns zu erzählen, dass er alles nur für uns getan und uns durch sein allergnädigstes und selbstloses Benehmen einen großen Dienst erwiesen habe. Aber ich muss gestehen, als ich abends im Dunkeln eine Geschichte erzählte, schien mir Mr. Mells Flöte mehr als einmal trauervoll in die Ohren zu klingen, und als endlich Steerforth müde war und ich mich zum Schlafen hinlegte, meinte ich, die Flöte immer noch klagen zu hören, und ich fühlte mich ganz elend. Doch vergaß ich Mr. Mell bald in der Bewunderung Steerforths, der in leichter Dilettantenweise und ohne Buch, er schien alles auswendig zu wissen, einige seiner Lektionen übernahm, bis der neue Lehrer erschien. Dieser kam aus einer lateinischen Schule und speiste, bevor er sein Amt antrat, einen Tag bei dem Direktor, um Steerforth vorgestellt zu werden. Steerforth fand großen Gefallen an ihm und erklärte ihn für einen Kapitalkerl. Ohne so recht zu verstehen, was für ein Grad von Gelehrtentüchtigkeit damit ausgedrückt sein sollte, hatte ich daher gewaltigen Respekt vor ihm, obwohl er sich mit mir nie die Mühe gab und mir nie die Beachtung schenkte wie Mr. Mell. Doch was bedeutete auch meine Wenigkeit? Nur noch ein ungewöhnliches Ereignis in diesem Semester machte einen Eindruck auf mich, der immer noch vorhanden ist und der seine lange Dauer verschiedenen Gründen verdankt. Eines Nachmittags, als wir alle äußerst schwer zu leiden hatten und Mr. Creakle fürchterlich um sich schlug, kam Mr. Tange hereingehumpelt und rief wie gewöhnlich mit Donnerstimme: »Besuch für Copperfield!« Er wechselte mit Mr. Creakle einige Worte über den Rang des Besuchs und das Zimmer, in das er gewiesen werden sollte. Dann sagte der Direktor zu mir, ich war, wie es bei solchen Fällen Gebrauch war, bei der Anzeige aufgestanden und ganz verblüfft vor Erstaunen, ich sollte die hintere Treppe hinaufgehen und einen reinen Kragen umlegen, bevor ich ins Speisezimmer ging. Ich gehorchte dem Befehle in einer Aufregung, wie ich sie noch gar nicht gekannt hatte, und als ich an die Tür des Besuchszimmers kam und der Gedanke in mir aufblitzte, es könnte meine Mutter sein, ich hatte bloß an Mr. und Miss Murdstone gedacht, ließ ich die Klinke los und blieb stehen und machte mir durch einen Seufzer Luft, bevor ich eintrat. Zuerst sah ich niemand, aber da ich einen Druck gegen die Tür fühlte, sah ich dahinter und erblickte zu meinem Erstaunen Mr. Peggotty und Ham, die ihre Hüte abnahmen, dienerten und einander gegen die Wand drückten. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, aber mehr aus Freude, sie zu sehen, als über ihren Anblick. Wir schüttelten uns herzlich die Hände und ich lachte und lachte, bis ich mein Taschentuch herauszog und mir die Augen wischte. Mr. Peggotty, der während des ganzen Besuches den Mund aufsperrte, legte große Teilnahme an den Tag, als er dies sah, und gab Ham mit dem Ellenbogen einen Rippenstoß, er solle etwas sagen. »Immer munter, Master Davy«, sagte Ham in seiner einfältigen Weise. »Ja, je, wie seid ihr gewachsen?« »Bin ich gewachsen?« sagte ich und trocknete mir die Augen. Ich weinte nicht über etwas Besonderes, so viel ich weiß, aber der Anblick alter Freunde trieb mir unaufhaltsam die Tränen in die Augen. »Gewachsen, Master Davy, ist er nicht gewachsen?« sagte Ham. »Ist er nicht gewachsen?« sagte Mr. Peggotty. Da sie einander anlachten, lachte ich mit, und dann lachten wir alle drei, bis ich fast wieder geweint hätte. »Wisst ihr, was Mama macht, Mr. Peggotty?« sagte ich, »und wie befindet sich meine liebe alte Peggotty?« »Partout gesund«, sagte Mr. Peggotty. »Und die kleine Emily und Mrs. Gummidge?« »Partout gesund«, sagte Mr. Peggotty. Es trat hier eine Pause ein. Um sie zu beendigen, brachte Mr. Peggotty zwei riesige Hummern, einen mächtigen Krebs und einen großen Leinwandbeutel voll Seekrabben aus seiner Tasche und türmte sie Ham auf die Arme. »Sehen Sie, wir haben uns die Freiheit genommen«, sagte Mr. Peggotty, »da wir noch von damals, wo Sie bei uns waren, wissen, Sie haben so ein Kosthäppchen gern. Die Alte hat sie gekocht. Mrs. Gummidge hat sie gekocht, ja«, sagte Mr. Peggotty langsam und wie mir schien, weil er von nichts anderem zu reden wusste. »Mrs. Gummidge hat sie gekocht. Verlassen Sie sich drauf.« Ich drückte ihm meinen Dank aus und Mr. Peggotty fuhr fort, nachdem er Ham angeblickt hatte, der die Krebse angrinste, ohne einen Versuch zu machen, ihn zu unterstützen. »Sehen Sie, wir sind mit günstigem Wind und Flut in einem unserer Yarmouth-Lager nach Gravesend gekommen. Meine Schwester, die hatte mir den Namen von dem Ort hier aufgeschrieben, und wenn ich nach Gravesend komme, dann sollte ich mich nach Master Davy erkundigen, sagte sie, und Ihnen Ihre Empfehlung und Gruß bringen, sagte sie, und Ihnen von der Familie sagen, dass Sie gesund sind wie die Fische. Die kleine Emily soll dann meiner Schwester schreiben, wenn ich wieder heimkomme, dass ich sie besucht habe und dass sie auch so gesund wie ein Fisch sind. Und so geht's im vergnügten Ringel-Ringel-Rosenkranz.« Ich musste erst ein wenig nachdenken, ehe ich verstand, was Mr. Peggotty mit diesem letzten Vergleich meinte. Dann dankte ich ihm herzlich und sagte, wie ich fühlte, mit Erröten, die kleine Emily werde sich wohl auch verändert haben, seitdem wir zusammen Muscheln und Kiesel am Strande suchten. »Sie wird bald ein großes Mädel sein, Sir«, sagte Mr. Peggotty. »Sie ist fast aus den Kinderschuhen heraus. Fragen Sie den da.« Er meinte Ham, der hinter dem Sack voll Krebse auf seinen Armen mit begeisternder Zustimmung grinste und lachte. »Welch hübsches Gesicht, das sie hat«, sagte Mr. Peggotty, »und sein eigenes glänzte wie Licht.« »Und ihre Gescheitheit«, sagte Ham. »Und ihre Schrift«, sagte Mr. Peggotty. »Gott, die ist so schwarz wie Kohle und so groß, dass man sie schon von Weitem lesen kann.« Es machte mir ordentlich Freude zu sehen, welche Begeisterung Mr. Peggotty erfüllte, wenn er an seinen kleinen Liebling dachte. Ich sehe ihn noch vor mir stehen mit dem breiten, haarigen Gesichte, das von freudiger Liebe strahlte und von einem Stolz, den ich nicht beschreiben kann. Seine ehrlichen Augen blitzten funkelnd auf und glänzten, als ob in ihren Tiefen Feuer wohnte. Seine breite Brust hob sich vor Freude. Seine starken Hände ballten sich unwillkürlich zusammen und er gab dem, was er sprach, Nachdruck mit den Bewegungen eines Armes, der mir kleinem Knirps wie ein Schmiedehammer vorkam. Ham meinte es ebenso ernstlich wie er. Ich glaube, sie hätten noch viel mehr von Emlyn erzählt, wenn sie nicht das unvermutete Erscheinen Steerforths verlegen gemacht hätte. Als er mich in einer Ecke mit zwei Fremden sprechen sah, unterbrach er das Lied, das er eben vor sich hin summte, und sagte, »Ich wusste nicht, dass du hier wärst, kleiner Copperfield«, denn es war nicht das gewöhnliche Besuchszimmer, und wollte wieder zur anderen Tür hinausgehen. Ich weiß nicht, ob es der Stolz war, einen solchen Freund wie Steerforth zu haben, oder der Wunsch, ihm zu erklären, wie ich zu solchen Bekannten kam, wie Mr. Peggotty einer war, was mich veranlasste, ihn herbeizurufen. Aber ich sagte in bescheidenem Tone, »Guter Gott, wie mir nach so langer Zeit alles wieder frisch vor das Gedächtnis tritt. Geh nicht fort, Steerforth, wenn du so gut sein willst. Hier sind zwei Schiffer von Yarmouth. Gute, liebe Leute, Verwandte meiner Kindsfrau, die von Gravesend gekommen sind, um mich zu besuchen.« »So, so«, sagte Steerforth und drehte sich um. »Freut mich, euch zu sehen. Was macht ihr beide?« Er hatte etwas Ungeniertes in seinem Wesen, etwas so Sicheres, Munteres und Ungezwungenes, aber nichts Prahlerisches, dass er immer eine Art unwiderstehlichen Zauber auf andere ausübte. Immer noch kommt es mir vor, als ob sein Auftreten, seine Haltung, seine Lebhaftigkeit, seine schöne Stimme, sein hübsches Gesicht und, wie es mir schien, eine innewohnende Anziehungskraft, eine Gewalt ausübten, der nachzugeben natürlich war und der nur wenige widerstehen mochten. Ich konnte nicht umhin zu sehen, wie sehr er den beiden Fischern gefiel und wie sie ihm gleich ihre Herzen öffneten. »Sie müssen Ihnen auch zu Hause sagen, Mr. Peggotty«, sagte ich, »dass Mr. Steerforth sehr freundlich gegen mich ist und dass ich ohne ihn gar nicht wüsste, wie ich mich hier durchschlagen sollte.« »Unsinn«, sagte Steerforth lachend, »so etwas dürft ihr nicht schreiben.« »Und wenn Mr. Steerforth einmal nach Norfolk oder Suffolk kommt, Mr. Peggotty«, sagte ich, »und ich bin auch gerade dort, so bringe ich ihn ganz gewiss mit nach Yarmouth, um ihm euer Haus zu zeigen. Du hast noch nie so ein nettes Haus gesehen, Steerforth. Es ist aus einem Boote gemacht.« »Aus einem Boote? Ist's möglich?«, sagte Steerforth. »Na, das ist jedenfalls das richtige Haus für einen echten und tüchtigen Seebären.« »Jawohl, Sir«, sagte Ham grinsend. »Sie haben recht, junger Herr. Master Davy, der Herr hat recht. Ein echter, tüchtiger Seebär. Haha, das ist er auch, meiner Seele.« Mr. Peggotty fühlte sich nicht weniger geschmeichelt als sein Neffe, obgleich ihm seine Bescheidenheit verbot, ein persönliches Kompliment mit so stürmischer Anerkennung auf sich zu beziehen. »Nun, Sir«, sagte er, kratzfüßelnd und in sich hineinlachend und die Zipfel seines Halstuches in den Westenausschnitt stopfend, »danke schön, Sir, danke schön. Ich tue, was ich kann in meinem Gewerbe, Sir.« »Der Beste kann nicht mehr tun, Mr. Peggotty«, sagte Steerforth. Er wusste schon seinen Namen. »Ich wette, Sie tun es auch«, sagte Peggotty und schüttelte ihm die Hand, »und tun's gehörig, recht gehörig. Dankeschön, Sir. Ich bin Ihnen recht dankbar, Sir, dass Sie mich so freundlich aufgenommen haben. Ich bin schlecht und recht, Sir. Das heißt, ich hoffe, ich bin recht. Verstehen Sie? An meinem Hause ist weiter nicht viel zu sehen, Sir, aber Sie sind willkommen und es steht Ihnen ganz zu Diensten, Sir, wenn Sie einmal mit Mr. Davy hinkommen. Ich bin so eine richtige Dreckschute, eine alte Schnecke, sagte Mr. Peggotty, damit meinte er seine Langsamkeit im Fortgehen, denn er hatte nach jedem Satze versucht zu gehen und war immer wieder umgekehrt, aber ich wünsche Ihnen allen beiden beste Gesundheit und viel Glück. Ham gab dieser Äußerung seine Bestimmung und wir schieden von ihnen auf das Herzlichste. Ich kam diesen Abend fast in Versuchung, Steerforth von der hübschen kleinen Emily zu erzählen, aber ich scheute mich zu sehr, ihren Namen zu nennen und fürchtete, von ihm ausgelacht zu werden. Auch erinnere ich mich, dass ich viel und nachhaltig darüber gesonnen habe, dass Mr. Peggotty gesagt hatte, sie sei bald ein großes Mädel. Aber ich sagte mir bei näherer Überlegung, das wäre ja Übertreibung. Wir praktizierten die Krebse oder das Kosthäppchen, wie der Schiffer sein Geschenk bescheiden bezeichnet hatte, unbemerkt in unser Zimmer und veranstalteten diesen Abend ein großes Essen. Aber Traddles sollte nicht gut dabei wegkommen. Er hatte so viel Malheur, dass er selbst nicht mit einem Essen wie andere Leute fertig wurde. Er aß zu viel und wurde in der Nacht krank, und da er die Ursache nicht gestehen wollte, nachdem er Tränke und Pillen in solchen Massen bekommen hatte, dass ein Pferd daran genug gehabt hätte, wie Dempel sagte, der es wissen musste, weil sein Vater Doktor war, wurde er noch obendrein mit einer derben Tracht Prügel bedacht und zum Auswendiglernen von 6 Kapiteln aus dem griechischen Testament verurteilt. Der Rest des Semesters gehört einer Masse verworrener Erinnerungen an aus den Plagen und Mühseligkeiten unseres täglichen Lebens, an den schwindenden Sommer und die wechselnde Jahreszeit, an die kühlen Morgen, wo man uns aus dem Bette rief, und an den kalten Geruch der dunklen Nächte, wo wir wieder ins Bett mussten, an die schlecht beleuchtete und schlecht geheizte Abend- und Morgenschulstube, die weiter nichts war als eine große Fröstelbude, an die Abwechslung zwischen gekochtem Rindfleisch und Rinderbraten und gekochtem Schöpsenfleisch und Schöpsenbraten, an Schichten von Brot und Butter, an Schulbücher mit Eselsohren, zerbrochene Schiefertafeln, Schreibbücher mit Tränenflecken, Hiebe mit dem Röhrchen und mit dem Lineal, Haarzupfen, regnerische Sommertage, Speckpuddings und eine schmutzige Tintenatmosphäre, die alles umgibt. Doch erinnere ich mich noch recht gut der fernen Aussicht auf die Feiertage, die uns erst vor unendlich langer Zeit wie ein feststehender Punkt erschienen waren, der sich uns immer mehr näherte und beständig größer wurde, wie wir erst Monate und dann Wochen und dann Tage zählten, wie ich dann anfing zu fürchten, dass ich nicht nach Hause reisen werde, und wie ich, als ich von Steerforth erfuhr, dass man schon meine Heimreise angemeldet hatte, von einer dunklen Ahnung gequält wurde, ich könnte das Bein brechen. Wie dann endlich der Tag der Abreise rasch näher rückte, von der übernächsten Woche auf die nächste Woche, dann auf die gegenwärtige Woche, auf übermorgen, morgen, heute Abend, wo ich in der Postkutsche von Yarmouth saß und nach Hause reiste. Ich schlummerte mit vielen Unterbrechungen in der Kutsche und hatte manchen unzusammenhängenden Traum von allen diesen Dingen. Aber wenn ich manchmal aufwachte, war die Gegend draußen vor dem Fenster nicht der Spielplatz von Salem House, und was in meine Ohren tönte, war nicht Mr. Creakles krächzende Stimme, der eben Traddles abstrafte, sondern die des Kutschers, der die Pferde antrieb. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 28. November 2024.